Mensch. Человек. Humanidad. Человек. Млад. Исан. Мров. Homo gay. Людина. Человек. Человек. Инсан. Хенте. Вом. Адам Вал. Млад. Ашемент. Человек. Антропос. Мров. Człowiek. Jan. Humanidad. Adam. Gente. Mensch. L'homme. Człowiek. Boro. Ludyna. Nieri. Człowiek. Człowiek. Insan. Kulmuşayka. Adam var. Aşement. Arabi. Adam var. İnsan. Manus, uomo. Человек. Млад. Бенд. Сави. Ашемент. Адам. Исан. Человек. Инсан. Человек. Оро. Но. Человек. Менш. Инсан. Антропос. Человек. Insan, herzlich willkommen beim Insan Radio Huchting. Wir haben heute einen Studiogast, das ist Meena Kumari aus dem Punjab. Sie spricht nicht nur Punjabi, sondern auch Hindi. Und da ist wohl, so wie ich das verstanden habe, Insan auch das Wort für Mensch. Stimmt das, Meena? Ja, stimmt. Und du hast Hindi gelernt in der Schule? Ja, Hindi, Punjabi und Englisch, drei Sprachen. Oh ja, ihr habt in den drei Sprachen auch in der Schule gesprochen. Ja. Und von der ersten Klasse an habt ihr Hindi und Englisch gelernt? Nicht erste, sondern erste Klasse ist Punjabi und Hindi. Aha. Und danach sechste Klasse Englisch. Oh ja. Ja. Der Punjab ist ein Bundesstaat in Indien. Mhm. Da leben eine ganze Reihe, oder eigentlich leben da in der Hauptsache Sikhs. Also Menschen, die der Religionsgemeinschaft der Sikhs angehören. Mhm. Meena Kumari, unser Studiogast, gehört auch dieser Religionsgemeinschaft an, der Sikhs. Und wir werden vermutlich in der Sendung noch einiges hören über den Sikhismus, über diese Religionsform. Meena hat ihre Tochter auch mitgebracht, Ria Singh. Die ist auch hier in der Sendung. Also wenn man jetzt ein zweieinhalbjähriges Kind irgendwas rascheln, krummeln oder sprechen hört, dann wissen wir, es ist Ria Singh. Singh ist, glaube ich, auch ein Name, der bei den Sikhs angehängt wird. Ja, die allermeisten Punjabi heißt Singh, heißt Liu Wei. Oh, weil ja. Sie sind so stark wie... Und sie machen, was sie will, alles. Aha. Und deswegen, sie nennen immer Singh. Singh. Und Frauhaus heißt Kaur. Auch die Frau von Liu Wei. Ist das sozusagen die Löwin oder Löwenprinzessin? Ja, Kaur. Löwin. Ja. Das ist der Name, der bei der Frau angehängt wird. Und das bedeutet, dass Mädchen und Jungs den Namen Singh als Nachnamen bekommen. Mhm. Weil sie stark sind und selbstständig und unabhängig wie ein Löwe. Mhm. Ja. Ja, das ist eine Eigenart der Sikh-Religion, der Menschen aus dem Punjab, der Menschen, die dort leben, wo Meena Kumari, unser Studiogast, herkommt. Mein Name ist Claudius Jöcke. Hier im Studio ist außerdem noch Norbert Ellrich, der macht die ganze Technik. Und Vera Zimmermann vom Kulturladen, die eben auch so ein bisschen Senderegie macht. Wir sind hier in dem engen, kleinen Studio im Bürger- und Sozialzentrum im ersten Stock vom Haus G in der Medienwerkstatt. Und Ria Singh, die Tochter von Meena, ist auch noch drin hier in dem Raum. Die wird sich aber nicht vorstellen, weil die spricht nicht einfach so auf Kommando. Satgur hoye dayal Satgur hoye dayal ta sharda puri hai Satgur hoye dayal ta sharda puri hai Satgur hoye deya ta sharda puriye satgur hoye deya satgur hoye deya na kabhu satgur hoye deya ta sharda puriye satgur hoye deya ta sharda puriye सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता हर रंग गुर होए दया तहर रंग मानिए सतगुर होए दया तहर रंग मानिए सतगुर होए दया त शरदा पूरिए सतगुर होए दया ता शरदा पूरिए सतगुर होए दया ता शरदा Letzten Sendung vor genau 4 Wochen, da haben wir ein Gedicht gehört von Mena Kumari zum Thema Ankommen. Wir haben es nur auf Punjabi gehört und heute hören wir vermutlich die Auflösung, nämlich die deutsche Übersetzung. Das hat Mena Kumari geschrieben und es war in der Ausstellung Ankommen in Huchting einst und jetzt zu lesen auf einem Koffer und es war zu hören über Kopfhörer. Und wir hören es jetzt nochmal hier in der Sendung. सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे Ich bin Mena Kumari. Ich habe Gedicht über meine Ankommen. Ich lese vor in meiner Sprache Punjabi und danach ich übersetze im Deutsch. Auna, Baraf, Vatabaran, Avajai, Namilok, Madat, Videshi Pasha, Samanta, Namakar, Namakana, Bremen. Ankommen, Schnee, Atmosphäre, Mobilität, neue Leute, Hilfe, fremde Sprache, Gleichberechtigung, neues Zuhause, anderes Essen und Bremen. Das hast du geschrieben, als du ziemlich frisch hier in Bremen angekommen bist. Das waren deine Eindrücke, deine ersten Eindrücke. Mhm. Diese Eindrücke, die konnte man auch bei der Ausstellung im Roland Center im April sehen. Da gab es einen Raum, eine Wand, da hattest du drei solcher Elemente, 2,50 Meter hoch, 1 Meter breit, und da war was über dich, über dein Leben zu sehen auf dieser Wand. Ja. Was war da zu sehen an der Wand? Auf dieser Wand habe ich meine Erinnerung, was ich habe, ausgestellt. Aha. Wie mein Beruf in Indien, aha, was ich habe gelebt. Du warst Krankenschwester? Ja, ich war... Hebamme? Nee, Krankenschwester. Krankenschwester, ja. Und meine Eltern, aha, und was ich habe gefühlt, erst mal hier in Deutschland, aha, ausgezeigt. Und wenn man Kopfhörer holt, dann hört man, was ich habe ein bisschen erzählt über mein Leben. Ja, genau. Wenn man die Kopfhörer aufgesetzt hat, da hat man genau dieses Gedicht über dein Ankommen gehört in Punjabi und auf Deutsch. Und auf der anderen Seite der Wand, da war jemand aus Sachen von jemandem ausgestellt, die vor 60 Jahren ungefähr angekommen ist. Ja. Wer war das? Die Frau war Dorothea Schwintek aus Schlesien. Aus Schlesien kam die. Und die beiden Menschen, also du und Dorothea Schwintek, ihr habt euch ausgetauscht, ihr habt euch einander gegenübergestellt mit euren Erlebnissen. Also was ist das Herkommen von dir? Wo kommst du her? Wo kommt Frau Schwintek her? Und wie hat sie die Flucht erlebt aus Schlesien? Wie ist sie hier angekommen? Und wie ist es bei dir gewesen? Ja. Ich denke, wir kommen da bestimmt im Verlauf der Sendung nochmal zurück. Was war dein Grund zur Flucht? Aber da müssen wir ein bisschen länger Zeit haben. Bei diesen drei Wänden, da war auch ein Fernseher, erinnere ich mich. Was war auf dem Fernseher zu sehen und was war über die Kopfhörer zu hören? Oh, wie ich ja früher gesagt, meine Bilder war, ich habe nicht viel mitgebracht, war nur Bilder, paar. Und über Seelung, über beruflich. Und die heilige Musik war ein bisschen und dann Übersetzung auf Deutsch. Aha. Ja. Heilige Musik ist zu hören gewesen über die Kopfhörer. Ja. Und das ist Musik, die die Sikhs spielen, ne? Mit einem traditionellen Instrument. In Sikh-Tempel. Die im Sikh-Tempel gespielt wird. Gibt es hier auch einen Sikh-Tempel in Bremen? Ja, gibt es hier neben Flughafen. Beim Flughafen? Ja. Oh ja. Ja. Bist du da manchmal? Ja, immer jede Woche fast. Jede Woche? Ja. Oh ja. Und dein Mann? Kommt, auch, ihr geht Ria als auch. Familie? Ja. Ria auch, mit 2,5 Jahren? Ria singt auch Musik. Die Kinder singen da. Ja, die lernen Kinder da Tabla und Harmonium. Oh ja. Ja, die Babaji, die Lehrer. Babaji ist Lehrer und die treffen meistens Samstag und lernen. Aha. Ja, und Punjabi auch, Sprache. Dann kann sie später Heilige Buch kann lesen. Ja. Ja. Nicht nur auf Deutsch, und auf Punjabi kann auch ein bisschen Kinder. Und du sprichst mit Ria zu Hause Punjabi? Ja, zu Hause Punjabi, ja. Und im Kindergarten? Geht noch nicht in den Kindergarten, das ist zu klein, mit 2,5 Jahren. Ja. Ja. Und über die Sikhs kannst du eine ganze Menge erzählen. Das werden wir vermutlich auch noch mitkriegen. Was das heilige Buch, was du gerade erwähnt hast, was es damit auf sich hat. Wir haben ja glücklicherweise jetzt auch ein bisschen was vorbereitet, nämlich das kleine Insan-Lexikon. Da erfahren wir jetzt erstmal was über den Sikhismus und über die Sikhs im Punjab und anderswo auf der Welt. Das kleine Insan-Lexikon. Heute Sikhismus. Am Anfang des 15. Jahrhunderts gründete Guru Nanak die Sikh-Religion. Nanak wurde 1469 in Talwandi, heute Nankana Sahib in Pakistan, geboren. Nanak lehrte den Menschen, nur an einen Schöpfer zu glauben und im Einklang mit ihm als Gemeinschaft zu leben. Er ließ verlauten, dass er weder Hindu noch Moslem sei, sondern lediglich ein Diener Gottes. Die Lebenseinstellung, die er den Menschen vermittelte, war einfach, verständlich und zweckdienlich. Guru Nanak folgten 9 weitere Gurus, die jeweils die Seele des ersten Gurus in sich trugen. Die wichtigste Errungenschaft vom 5. Nanak Guru Arjan war, dass er die bereits geschriebenen Gebete der Gurus und anderer Heiliger aufschrieb und in einem Werk, dem Ad Granth, vereinte. Der 10. Guru Gobind Singh übertrug im Jahre 1708 die spirituelle Guru-Autorität auf den Ad Granth, welcher seither Guru Granth Sahib genannt wird. Dieses Werk enthält die Reden der Gurus. Es ist seit dieser Zeit die unumstößliche spirituelle Autorität der Sikhs. Sikh bedeutet Schüler, Guru heißt Lehrer. Der Sikhismus war im Punjab als Synthese von Hinduismus und Islam gedacht. Sikhismus ist eine monotheistische Religion und der Auffassung, dass man sich von Gott kein Bild machen darf und nur seinen Namen verehren kann. Aus der heiligen Schrift, den Ad Granth Sahib, wird in den Tempeln täglich gelesen. Das prächtigste Exemplar befindet sich im Goldenen Tempel in der heiligen Stadt Amritsar, welche religiöse Hauptstadt ist. Beim Sikhismus gilt der Grundsatz der Toleranz gegenüber allen anderen Religionen sowie die Gleichberechtigung aller Menschen und Geschlechter. Außerdem lehnt der Sikhismus das Kastensystem ab. Die Sikhs sind demnach eine kastenfreie Gesellschaft. Ein Grundsatz der Religion ist die Ablehnung jeglicher Unterdrückung. Die Sikhs leben nach strengen Vorschriften. So herrscht bei ihnen das Verbot von Nikotin und Alkohol. Sie dürfen weder Kopf noch Barthaar schneiden. Ehebruch und sexuelle Beziehungen sind vor der Ehe ebenfalls verboten. Alle männlichen Sikhs bekommen den Beinamen Singh, was Löwe bedeutet. Und alle weiblichen Sikhs den Beinamen Kaur, welcher mit Prinzessin übersetzt wird. Die männlichen Sikhs erkennt man am Bart und den langen Haaren und an ihren blauen, weißen oder schwarzen Turbanen. Der Sikhismus hat vom Hinduismus den Wiedergeburtsglauben übernommen. Insgesamt bestreitet er aber Wunder. Der Weg der Erlösung führt über die Predigt, Gotteshingabe und Meditation. Ein großes Gebot von Guru Nanak ist: Teile, was du verdienst, mit dem, der weniger glücklich ist. Es gibt heute noch in jedem Sikh-Tempel eine Gemeindeküche, wo Menschen aller Art mit kostenlosem Essen versorgt werden. Außerdem sind Schlafgelegenheiten für Pilger vorhanden. Diese Tradition lebt also auch heute noch weiter fort. Das Amrit, die Taufe, wurde zur Voraussetzung, um ein Sikh zu werden. Damit verbunden war neben der geistigen auch die körperliche Gleichheit und Disziplin der Sikhs. Amrit, was so viel bedeutet wie der Nektar, der Unsterblichkeit verleiht, ist eine der wichtigsten religiösen Zeremonien in der Sikh-Religion. Sie symbolisiert nicht nur die rituelle Aufnahme in die religiöse Gemeinschaft der Sikhs, sondern durch sie beginnt auch ein neuer Lebensabschnitt. Amrit darf nur von Menschen empfangen werden, die sich der Verantwortung dieses Schrittes bewusst sind. Daher werden Kinder nur selten getauft. Die freie Religionsausübung ist damit gewährt. Der 10. Nanak Guru Gobind Singh, der zugleich der letzte Guru in menschlicher Gestalt war, gründete 1699 die Khalsa, die spirituelle Gemeinschaft der Sikhs. Unter dem Druck der Verfolgung durch die Mogul-Kaiser, die Moslems wollten Indien mit Gewalt islamisieren, verwandelte Guru Gobind Singh die Sikh-Gemeinde in einen militanten Orden, der im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Punjab beherrschte. Hier wird auch eine Besonderheit der Sikh-Religion deutlich, nämlich die durchaus kriegerische Grundhaltung. Nicht Sanftmut und Nachgiebigkeit, sondern Mut und Opferbereitschaft zählen zu den religiösen Tugenden, aber nur zu Verteidigungszwecken. Übrigens, im Hintergrund hören wir Musik, gespielt auf einem Streichinstrument, das Saranda heißt. Es soll von dem 5. Guru der Sikhs, Arjan Dev Ji, entwickelt worden sein, der eine große Leidenschaft für folkloristische Musik hatte. Das kleine Insan-Lexikon. Da haben wir jetzt eine ganze Menge gehört über den Sikhismus, über die Religionsgemeinschaft der Sikhs und über das Amrit, Also der goldene Tempel von Amritsar ist das größte Heiligtum. Mhm. Da hast du mir auch mal ein Foto gezeigt davon. Ja. Wie alt bist du gewesen, als du das Amrit, diese Taufe bekommen hast? Ich war 22 oder 23 Jahre alt. Ja. Ja, in 1997 war ich im, in Amritsar. Und das hast du in Amritsar bekommen? Ja, einen Monat lang habe ich da gelebt. Da war mein Praktikum im großen Krankenhaus. Aha. Und danach, nach dem Praktikum, wir immer gewesen. Ja. Jeden Tag fast. Im Tempel von Amritsar. Ja. Und jetzt schon sehr groß. Und hinten ist ein Museum, wo die alle Waffen sind gehört von Sikh-Religion, kann man sehen. Aha. Und alle Sachen, wie die alte Sikh tragen und Klamotten, Schuhe und alles. Ja. Alles ist da. Ja, und einige von den Objekten, die du mitgebracht hast aus Indien, aus dem Punjab oder die du dir hier auch in Bremen gekauft hast, die sind auch ausgestellt gewesen im letzten Jahr in dem indischen Raum. Mhm. Was für Sikh-Objekte sind das gewesen, die du ausgestellt hast da? Ja, da war ein heiliges Buch, kleines. Aha. Ja, und eine Jyot, wo die Licht entzünden, wenn die Sikh-Leute bitten. Und war eine Handventilator. Aha. Ja, und die Schuhe, was selber genäht hat. Ja. Ja, und die Farben, heilige Farben, die Kleidung und so. Ja. Ja, und was eine Ding war, wenn wir Linsen jetzt kochen und danach alles mischen mit Hand, wie Mixer. Ja. Das war. Und die Sachen, die hat man da gesehen, auch ein großes Foto vom goldenen Tempel von Amritsar. Es gab auch noch ein paar Abbildungen von der Küche, von dieser Bibliothek, glaube ich, soweit ich mich erinnere, von dem Museum. Sehr groß, Und man hat richtig einen Eindruck gekriegt, wie das in diesem Sikh-Tempel und drumherum aussieht. Und da bist du getauft worden. Mhm. Es gab auch einen Kopfhörer an deinem Raum und es gab natürlich einen CD-Player, wo man was hören konnte. Da hören wir mal rein. Das hat Norbert vorbereitet, was es da zu hören gab. Ein kleiner Ausschnitt. In meinem Zimmer, ich wollte ein Foto von meinem Guru, Guru Nanak Dev Ji oder 10 Guru, diese von alle Guru. Und in einer Ecke, ich muss einen kleinen Tempel bauen, indische Tempel. Da kann ich meine heilige Buch lassen und Lichtentzündung. Und so. In die innere Band, ich zeige die innere Seite of meine Tempel. Heißt Harmandir Sahib, Golden Temple. Und da, was gibt alles? Heilige Buch. Und Jathedar, eine Babaji heißt Jathedar, sitzen alle Leute sitzen, was machen da? Kirtan heißt, diese heilige Musik gibt's alles Musik und da hast du jetzt was erzählt von den Dingen, die in deinem Raum ausgestellt waren. Was mich ziemlich beeindruckt hat, war, als du erzählt hast, was der Grund war, warum du nach Deutschland gekommen bist. Würdest du das erzählen? Ja, ich war im Krankenhaus und da habe ich eine Junge in Punjab. Punjab war auch Muslim, war auch da gearbeitet zusammen und wir waren so gut Freund wie und dann danach plötzlich, ich weiß nicht, was hat er zu ihr Eltern erzählt, vielleicht heiraten oder so und dann danach die Eltern sagen, nein, das dürfen wir nicht, weil du bist Muslim und dann er hat weggegangen und dann plötzlich gestorben. Und die Eltern denken, ja, vielleicht sie hat viel Ärger gemacht, wieso deine Eltern nicht wollen heiraten und so. Deswegen unsere Sohn jetzt. Und dann hat viel Problem mit meinen Eltern gehabt. Und dann meine Eltern wollten jetzt du nicht mehr hier arbeiten und nicht mehr hier leben. Und besser du weit weg geh. Und meine Eltern haben alles vorbereitet für mich, so von raus von Punjab. Und dann bin ich weggegangen. Und was wollten die Eltern von deinem Freund mit dir machen? Sie denken, wie mit unserem Sohn passiert hat, gestorben, und dann muss sie auch wir tot machen. Die waren der Meinung, ja, du musst auch sterben. Mhm. Wenn ihr Sohn stirbt, ja, dann musst du auch sterben, weil du bist der Grund dafür, dass ihr Sohn gestorben ist. Ja. Und dann haben deine Eltern alles vorbereitet, dass du ganz schnell Indien verlassen kannst, den Punjab verlassen kannst und in ein sicheres Land kommst. Mhm. Weil sie waren vermutlich überzeugt davon, dass die Eltern von deinem früheren Freund dich auch finden werden und dafür sorgen, dass du zu Tode kommst. Ja. Und dann bist du über Delhi? Oh ja, Delhi, Paris und dann nach Deutschland gekommen. Und da haben wir dich dann im Übergangswohnheim in Vardam. Ja. Da haben wir dich kennengelernt und haben das Projekt vorgestellt, Insan. Und da bist du die Einzige gewesen, die Einzige, die sich getraut hat, in den Kulturladen zu kommen und einen indischen Raum zu gestalten, der dann da ausgestellt worden ist im letzten Jahr. Mhm. Ja, schön. Es gibt jetzt, glaube ich, noch mal eine Musik. Okay. Da musst du uns hinterher noch mal was von erzählen, von dieser Musik. Satnam Karta Purkh Nirbhav Nirvair Kalmurth Ajuni Se Bhang Gur Prasad Jab Aat Sach Jugaat Sach Hai Bhi Sach Nanak Ho Si Bhi Sach Jaisi Mai Aave Khasm Ki Bani Tasda Kari Gyan Velalo सी मैं आवे खसम की बानी तसड़ा करी ज्ञान विला लो जे तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ जे तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मोरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै सिर धी जै कान नकी जै इत मार्ग पैर तरी जै सिर धी जै कान नकी From Guru Nanak to Guru Gobind Singh, the 10th Nanak, Agya Pai Akal Ki Tabhi Chalayo Panth, Agya Pai Akal Ki Tabhi Chalayo Panth. Sab Sikhan Ko Hukm Hai Guru Maniyo Granth. Sab Sikhan Ko Hukm Hai Guru Maniyo Granth. Guru Gobind Singh in 1699 established the Khalsa Panth and made the Khalsa to be a group of chosen people. In 1708, in the presence of Bhai Mani Singh, Bhai Nandlal, Senapat, and others, Guru Gobind Singh manifested the Sikh sovereignty in their Suno Nandlal Esa. Da wird von Guru Nanak und Guru Gobind Singh gesprochen. Wer war Guru Gobind Singh? Was hat er gemacht? Ja, Guru Gobind Singh war 10. Guru. Der 10. Sikh. Sie haben in so wie 1699 eine Sikh-Religion angefangen. Mhm. Ja. Und er hat so dieses Lied gesungen. Mhm. Das bedeutet, wenn du willst, einen Sikh nennen, ne? Mhm. Du musst denken, du nicht wie im, so normal. Du musst viel kämpfen und nur Guru Granth Sahib glauben. Was er der im Guru Granth Sahib geschrieben hat, musst du alles in deinem Leben leben. Und die alle Menschen muss gleich gucken, immer die Armen helfen. Und mhm. dann, wenn deine Sikh-Religions, die Leute wie sagen, nee, du darfst nicht Sikh, musst du die anderen nennen, du darfst nicht. Nur er kommt und du wieder nicht rausgehst von mhm. Sikh-Religion. Mhm. Ja. Wenn du einmal zur Sikh-Religion ja. dich bekannt hast, dann sollst dann, du dabei bleiben. Ja. ja. Nicht, nicht die denkt, Region wechseln. Ja, wenn du halt ein bisschen Schwierigkeit bekommst und denkst, lassen wir, dann gehen wir zu anderes. Nee, so aha. geht nicht. Sondern dabei ja, bleiben. Ja, musst du Mut haben. Ja. In deine, in wie ein Löwe. Ja, wie Löwe. Ja, genau. Ja, was passiert, wenn du von zu Hause rausgehst, nicht denkst, ich komme wieder und immer glücklich. Aha. Zick nicht immer glücklich, immer viel kämpfen. Aha. Ja. Ja, vielleicht du, wenn rausgeht und kämpfst, vielleicht du gestorben auch, aber nicht von Sterben Angst haben. Oh ja. Hm. Du hast davon einige Objekte in deinem Raum ausgestellt gehabt und auch eben dieses heilige Buch von Guru Gobind Singh, ja. Wo wir das letzte Musikstück gehört haben. Mhm. Da singt er auch Sachen aus dem heiligen Sikh-Buch. Ja. Mhm. Und dann hast du bei diesem nächsten Projekt Ankommen mhm. in Huchting einst und jetzt ja. mitgemacht. Und da hast du schon vorhin gesagt, dass du auch hier in einen Sikh-Tempel mhm. gehst. Ja. Wie ist das da in dem Sikh-Tempel hier in Bremen? Ja, in Bremen, wie eine, da ist ein Buch, Guru Granth Sahib. Alle sitzen jeden Sonntag, ja, und bieten zusammen und danach alle zusammen essen gemeinsam. Oh ja. Ja. Und heilige Musik hören und die, die Babaji bedeutet sagen, was bedeutet, was wir hier singen und lesen. Und dann die Kinder von zig Leute dann ein bisschen Ahnung haben. Ja. Ja. Wir hören nochmal das, was man über Kopfhörer hören konnte, wenn man sich deiner Ausstellungswand genähert hatte. Ja. Und was du zum Thema Ankommen in Huchting damals gesagt hast, im April. Vielleicht gilt es immer noch. Hören wir mal rein. Ja, okay. Ich erzähle, wenn ich war neu in Deutschland angekommen. Das war alles andere für mich. Das Atmosphäre und das Essen und die Leute, alles war Besonderes für mich. Aber ich gefühle, das war gut, weil ich war hier in Sicherheit gekommen. Und ich habe gefühlt, das ist jetzt meine zweite Heimatland und ich muss alles jetzt zu mir, alles vorbereiten, zu im neues Land, neues Leben und im neues Essen und im neues Politik und so. Ich muss alles für mich vorbereiten, zum hier leben. Oh ja, Schnee war neu für dich. Hattest du im Punjab schon mal Schnee gesehen? Nee, so weit von uns. Ich konnte nicht gewesen. Okay. Ja, ein bisschen weit und meistens im Kaschmir. Oh ja. Ja, und im Kaschmir wissen sie immer, was los. Da schneit da, es. Da ja, darf man nicht. Immer Angst, wenn man hingeht. Jammu und Kaschmir, der Konflikt. Jammu und Kaschmir, ja. Ja, da wird gekämpft, da sind viele indische Soldaten und da gibt es Schnee. Ja. Sag mal, in diesen Bollywood-Filmen, da wird unheimlich gerne im Schnee gedreht. Mhm. Hast du solche Bollywood-Filme gesehen im Punjab? Ja, viel. Ja, und da gab es auch Schnee in den Filmen. Ja. Ja. Meistens sind in Europa oder in London oder so gespielt haben. Ja. Deswegen noch ein bisschen Schnee mehr da. Kann man gucken. Ja, genau. Und jetzt bist du wie lange schon in Deutschland? Ich bin fast 4 Jahre hier. Aha. Und deine Tochter, Ria, ist hier geboren? Ja, sie ist hier geboren. Ja, ja. Ja. Die hat hier im Kulturladen laufen gelernt. Ich habe es noch genau in Erinnerung. Da hast du an dem indischen Raum gearbeitet, da ist sie dann plötzlich mal unter dem Tisch im Foyer entlang gegangen und das waren die ersten richtigen Schritte, die Ria gemacht hat hier in Deutschland. Du machst jetzt wieder einen Deutschkurs? Oder was ist ich, das? Ja, ich mache jetzt. Was ist das was ist das für ein Deutschkurs? Der wievielte ist das? Ich gehe 3-mal in die Woche. Aha. Ja, und bis Dezember. Bis Dezember geht ja noch. Fertig. Und du hast vorher schon einen Deutschkurs gemacht gehabt? Vorher? Ja, 1 Monat lang, aber nicht war genug. Und war nicht viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann aufgehört. Aha. Und dann wieder. In den letzten Jahren habe ich angefangen. Aha. Und jetzt meine Deutsch ein bisschen besser geworden. Ja, ja, ich kann mich noch genau daran erinnern. Aber ich will noch mehr. Noch mehr Deutsch lernen. Ja. Ich weiß noch genau, wo du bei dem Koffer-Projekt mitgemacht hattest, wo du den indischen Koffer gestaltet hattest. Da haben wir auch ein paar Aufnahmen gemacht für die CD, die da in dem Koffer gelegen hat. Und da war das Deutsch noch ganz, ganz, ganz weniger, minimal. 2, 3 Wörter und dann alles, weiß ich nicht was. Ja, aber trotzdem hast du dich getraut, alleine in den Kulturladen mitzukommen und dich irgendwie auf Deutsch, um mit ein bisschen Englisch zu verständigen. Das war sehr mutig, kann ich mich noch genau dran erinnern. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, deine Zukunft, wenn du an deine Zukunft denkst, mal vorgestellt, Mena Kumari in 5 Jahren, wie stellst du dir das vor? Was machst du dann? in deiner Zukunft, in 5 Jahren? Weiß noch nicht. Dieses Jahr im Sommer mache ich ein Praktikum im Krankenhaus. Oh ja. Ja, und vielleicht nächstes Jahr einen Lehrgang. Aha. Ja, und dann danach vielleicht arbeite ich im Krankenhaus oder in Altenpflege. Aber ich mache im Altenpflege arbeiten. Ja. Ja. Ja. Ja. Und du würdest dann vielleicht... mit alten Leuten, ne? Ja, ich mache viel. Mhm. Vielleicht gibt es da irgendeine Hörerin oder einen Hörer, ja, die Altenpflegehelferin einstellen, ja, mhm, ne? Die vielleicht hier in Huchting, weil Mena Kumari lebt in Huchting. Und es gibt ja das Haus Huchting und das Stadtteilhaus, also wo Altenpflegerinnen bestimmt auch gut gebraucht werden, ja, können. Das wäre bestimmt interessant. Ja, das ist ja schon mal eine spannende Sache. Wir hören jetzt, glaube ich, noch mal so eine klassische indische Musik. Und da gibt es die beiden klassischen indischen Instrumente, die Tabla und das Harmonium. Das wird auch im Sikh-Tempel gespielt, ja, ne? Tabla und Harmonium. Mhm. Aha. Kann man sonst lernen, ja. Im Tempel kann man, ja, das lernen. Mhm. Oh ja. Ja, schön. Hören wir mal rein. Prabhu milne ka chao main, Prabhu milne ka chao, Prabhu milne ka chao main, Prabhu milne ka chao. Prabhu milne ka chao main, Prabhu milne ka chao. Kar minnat kar chaudhri, kar minnat kar chaudhri, main Prabhu milne ka chao. Prabhu milne ka chao, Prabhu milne ka chao, Prabhu milne ka chao, Prabhu milne ka chao, Prabhu milne ka chao. नित खड़ी हो पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभु दसे दिन जाओ कोई प्रभु दसे दिन जाओ जिन मेरा प्यारा रावे Prabhu milne ka chao. मिलने का चाव। Ja, das war klassische indische Musik, der Text auch religiöser Art. Es geht um Gott und das Suchen danach, weil Mena Kumari, unser Studiogast, gehört der Religionsgemeinschaft der Sikhs an, für die, die jetzt später zugeschaltet haben. Aber wir neigen uns sozusagen auch schon dem Ende der Sendung entgegen. Im Hindi ist Insan auch, das habe ich heute gelernt von Mena, das Wort für Mensch. Wir haben bei der nächsten Sendung am 24. Juli jemanden eingeladen, für den Insan in der Sprache seiner Eltern auch der Begriff für Mensch ist. Es ist jemand aus der Türkei. Mena, du hattest erzählt, gestern bei dem Spiel Deutschland-Türkei hattest du besucht und die haben auch Fernsehen geguckt. Und das Spiel angeguckt? Ein bisschen, aber nicht ganz. Ja, ja. Dein Mann musste irgendwie um 2:30 nachts arbeiten und deswegen. Aber wir wissen schon, dass Deutschland gewinnt. Ja. Ja, und danach haben wir die Geräusche von raus gehört. Ja, die waren jetzt deutlich zu hören. Mm. Ich glaube, überall in der Stadt. Ne? Ja. Nicht nur in Huchting und am Doms, sondern auch noch auch in der Neustadt. Genau. Mm. Jemand aus der Türkei. Für den Insan auch das Wort für Mensch ist. Deswegen hat dieses Projekt, also diese ganze Reihe, diese Projektreihe auch seinen Namen bekommen, weil das in so vielen Sprachen das Wort für Mensch ist. In Hindi, in Arabisch, in Dari, Urdu. Also in Urdu ist auch Insan. Ja, ja. Aber wenn Punjabi spricht, man sagt Insan, dann auch verstehst. Das versteht man. Ja, Insaniyat, wie menschlich. Ja, ne? Insaniyat. Ja. Ja. Ja, mach bitte wie Insaniyatli, er ist so arm, wieso machst du, ne? Ja. Sei mal menschlich, mach mal Insaniyatli. Ja. Okay, wir werden diesen Gast gleich nochmal im O-Ton hören. Der Gast der nächsten Sendung am 24. Juli heißt Şükrü Zengkal. Seine Eltern kommen aus der Türkei. Er selber ist in Deutschland geboren und er ist hier er ist hier in Huchting ansässig, also wohnt hier und ist längere Zeit im Beirat Huchting gewesen. Er hat da gearbeitet mit den anderen Beiratsmitgliedern und sitzt jetzt in der bremischen Bürgerschaft und ist außerdem noch kulturpolitischer Sprecher von der SPD und Sprecher auch der Kulturdeputation. Und du hast ihn kennengelernt bei dem Podium Ankommen in Huchting einst und jetzt. Wir haben von dir am Anfang der Sendung dein Kurzgedicht, dein Elfchen gehört, was du über Ankommen geschrieben hast. Mhm. Und Şükrü Zengkal hat auch ein Elfchen geschrieben über Ankommen in der Sprache seiner Eltern, in der Sprache seiner Wurzeln sozusagen und hat es dann in der Sprache, mit der er umgeht, übersetzt, nämlich auf Deutsch. Und wir hören, glaube ich, beide Sprachen. Einmal Türkisch, einmal Deutsch. Şükrü Zengkal, der Gast unserer nächsten Sendung, mit seinem Gedicht zum Thema Ankommen. Hören wir mal rein. Ich habe leider zwei Worte nicht übersetzen können. Einmal ein Artikel, das, und einmal Präg. Ich fange erstmal mit der Türkisch an. Da sind zwei Lücken drin, ich muss mich entschuldigen. Gelmek, içinde, yaşamak, leer, çevre, wieder leer, Yuva, Arkadaşlar, Iki, Kalb, Budası. Heißt übersetzt, Ankommen, im Leben, das Umfeld, prägt, Heimat, Freunde, zwei Herzen, hier. Ja, Şükrü Zengkal, der Studiogast der nächsten Sendung, der wird uns was erzählen über das Ankommen seiner Eltern. Das ist nämlich eine ganz schöne, man kann fast sagen, Liebesgeschichte, die sich da hoffentlich entspinnt vor unserem inneren Auge. Und er wird natürlich was erzählen über seine Tätigkeit hier in Deutschland. Und Das wird, denke ich mal, eine ganz interessante Sache sein. Der wird auch Musik mitbringen. Und das, der ist eben in beiden Kulturen sehr zu Hause. Hier in der deutschen, man hört ihm das überhaupt nicht an, natürlich, dass er, weil er hier aufgewachsen ist, dass er türkische Wurzeln hat. Aber er ist auch oft in der Türkei und hat da auch eine ganze Menge mitbekommen von der türkischen Herkunftskultur. Ja, mir bleibt jetzt auf jeden Fall noch mich zu verabschieden, zu bedanken bei dir, Mena, dass du bei all diesen Projekten der Insan-Reihe beteiligt warst. Sehr mutig, als du damals ganz wenig Deutsch konntest. Du hast bei den Koffern dich beteiligt, bei dem Kofferprojekt, dann bei den Räumen, hast diesen indischen Raum gestaltet, warst damit auch in Hamburg beim Festival der Kulturen, beim Karneval der Kulturen. Bist sozusagen auch Preisträgerin da vom Festival der Kulturen mit diesem ganzen Projekt Ankommen einst und jetzt und hast dann bei dem Projekt was wir jetzt andenken, Herkunft, Ankunft, Zukunft, auch schon so ein paar Überlegungen beigesteuert und ja, danke, dass du hier warst, das danke, war ja toll, dass Ria... Ich danke dir auch. Ja, Ria war die ganze Zeit leise, deine 2,5-jährige Tochter. Er hat sich überhaupt nicht gemuckst, das ist schön. Und ja, erwähnen müssen wir auf jeden Fall den Menschen, der hier die ganze Zeit an den Reglern war, der die Sachen vorbereitet hat, der das Sendekonzept verantwortet und die ganze Sendung, nämlich Norbert Ellrich. Dann Vera Zimmermann, die hier auch im Studio sitzt vom Kulturladen und die Sendung mitgestaltet. Mein Name ist Claudius Jöcke und ich freue mich drauf, wenn genau in 4 Wochen, am 24. Juli, Şükrü Senkal, unser Besuch hier im Studio ist und ein bisschen was von seinem Ankommen erzählt. Und von seiner Arbeit hier für den Stadtteil und im Stadtteil und in der Bürgerschaft. Und wenn hoffentlich alle die heute hören und noch ein paar mehr wieder eingeschaltet haben, wenn es dann Donnerstag geworden ist, wenn es 11 Uhr ist nach den Nachrichten und wenn es dann wieder heißt Insan Radio Huchting, dann hören wir interessante Sachen davon. बड़ा मेरा गोविंद आगमन गोचर बड़ा मेरा गोविंद आगमन गोचर आदर निरंजन निरंकार जियो आदर निरंजन निरंकार जियो बड़ा मेरा गोविंद आगमय गोचर बड़ा मेरा गोविंद आगमय गोचर आदर निरंजन निरंकार जियो आदर निरंजन निरंकार जियो बड़ा मेरा गोविंद I'm gonna make it. निरंजन निरंकार जी